Sie hören Fazit. Die Gemeinde Schesel in Niedersachsen zählt knapp 13.000 Einwohner. An diesem Wochenende waren es mit einem Schlag wieder an die 100.000. Denn das Hurricane Festival lockte zum 13. Mal Zehntausende an den Rand der Lüneburger Heide. Zu einem der größten Pop- und Rockfestivals in Deutschland und mein Kollege Martin Riesel ist dabei. Guten Abend. Ja, guten Abend. Drei Bühnen, mehr als 60 Bands in 2,5 Tagen. Wer hat den Weg nach Schesel gefunden? Also zurzeit spielen jetzt noch die letzten beiden Hauptacts hier. Das sind zum einen die Ärzte und das sind zum anderen die Nine Inch Nails, also alte Helden des Industrial Rock. Alte Helden waren sowieso so ein Thema hier beim Festival. Gestern zum Beispiel haben sich zwei weitere ganz theatralisch in Szene gesetzt, aus den 90ern gerade wieder auferstanden, die Faith No More, aus den 80ern wieder auferstanden, Nick Cave and the Bad Seeds, beide vor so einem roten Theatervorhang auf zwei verschiedenen Bühnen parallel, aber gleiche Inszenierung mit ganz dievenhaften Posen aus den 70ern zum Beispiel, Kraftwerk. Ansonsten im Zentrum vor allem die junge britische Szene, bestes Konzert fand ich, ganz klar Franz Ferdinand. Warum? Die Schotten, weil das einfach sozusagen die höchste Energie von der Bühne rüberkam. Und da sind die Leute wirklich auch am meisten ausgeflippt. Das war musikalisch richtig gut und die Leute haben es gern und gut gutiert. Also Revival und Retro ist nicht unbedingt immer das Angesagteste zurzeit. Nee, nicht unbedingt. Nee, also man muss schon sagen, diese junge britische Szene hat sicherlich am meisten Fans auch mit hergelockt, vor allem ein junges Publikum auch. Was gab es sonst noch? So ein bisschen am Rande Hip-Hop, Weltmusik, aber vor allem eben Pop und Rock für die Massen. Was mir nicht so ganz gut gefällt, sind eben drei Bühnen hier. Da ist die Vielfalt nicht ganz so groß im Vergleich zu anderen Riesenfestivals. Da gibt es dann oft 7 oder 10 Bühnen sogar. Und wie funktionierte der Sound in diesem Jahr? Der war ganz erstklassig. Also das muss man schon sagen, die ganze Organisation, die Struktur, die Technik, das ist wirklich erstklassig gemacht. Es gibt wunderbare Fernsehbilder, auch die auf den Leinwänden übertragen werden. Also das ist schon sehr gut durchorganisiert. Über den Sound musste sich niemand beschweren. Am Freitagnachmittag hatte die Polizei schon 26 Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und 29 Zelte sollen geklaut worden sein. Ich hoffe, Ihres nicht. Ich habe auch im Auto übernachtet, aber mir ist sowas zumindest nicht aufgefallen. Das sind natürlich Zahlen, die bei solchen großen Events immer vorkommen. Wenn man das jetzt in Verhältnis setzt, ist es nicht viel. Die Stimmung war ziemlich großartig. Also das liegt daran eben, dass es wenige Bühnen gibt und vor diesen wenigen Bühnen natürlich dann ganz große Massen sind. Also das sind dann zum Teil bis zu 70.000, die vor einer Bühne stehen. Und da kann man sich ausmalen, dass die Stimmung da super ist. Und von wenigen sozusagen Ausnahmen abgesehen am kriminalistischen Rande, das tut der Stimmung dann Abbruch. Gleichzeitig zum Hurricane Festival wurde in Neuhausen in der Nähe von Esslingen in Baden-Württemberg aufgespielt. Beide haben denselben Veranstalter. Was ist das für ein Konzept? Das ist eigentlich ein Konzept, was man abgekupfert hat vom großen Bruder, vom Rock am Ring, dem größten Rockfestival in Deutschland, wo parallel ja auch in Süddeutschland das Festival Rock im Park stattfindet. Es geht darum, dass man sozusagen die gleichen Bands für beide Festivals bucht und die werden dann sozusagen an den verschiedenen Tagen mal hier und mal da vorgeführt. Das hat natürlich den Vorteil, da spart man Kosten, auch wenn die hin und her reisen müssen, aber man hat eine Buchung für zwei Festivals, man hat eine Organisation, man hat gleiche Sponsoren bei den Festivals, gleiche Medien, Partner, sodass da vieles Hand in Hand geht und man insgesamt dadurch sicherlich Kosten spart, als wenn man die nur für ein Festival herholt, die Künstler. Sponsoren und Medienpartner, also wer kommt denn bei diesen Festivals auf seine Kosten? Wie hat man überhaupt auf dem Festival jetzt in Schesel gemerkt, wer dahinter steht? Also man muss schon sagen, das Festival ist in fester Hand von Sponsoren, die dürfen sich hier auch überall hemmungslos präsentieren. Immerhin gibt es als Medienpartner auch Arte oder den ZDF-Theaterkanal oder auch den Musiksender MTV. Da werden dann diese Fernsehbilder, von denen ich erzählt habe, auch weiter verwertet sozusagen. Ich habe bei anderen Festivals durchaus intelligentere Formen von der Einbindung von Sponsoren erlebt. Also zum Beispiel eine Duschcreme sponsert die Duschanlagen für die Fans, muss es ja auch irgendwo sowas geben. Das gibt es hier eigentlich wenig oder nur am Rande. Eins ist mir aufgefallen, das fand ich ganz positiv. Der bekannteste Hersteller von Brauner Brause, der führt oft in einer Zeltbühne. Ich weiß jetzt gar nicht, wen Sie meinen. Nee, niemand weiß es. Ne? Aber wer es hier gesehen hat, der weiß es natürlich ganz genau, weil der Schriftzug nicht übersehen ist. Also dieser Brauner Brause-Hersteller, der führt in einer Zeltbühne einen Nachwuchswettbewerb durch. Das heißt, da wurde schon vorher im Internet, konnte man Bands vorauswählen und aus einer Auswahl von über 2000 Bands am Anfang sind jetzt über den Rock am Ring und über dieses Festival dann noch 6 Bands übergeblieben, die sich dann hier auf so einem großen Festival präsentieren dürfen. Eine letzte Frage noch, wie steht es da mit dem Umweltschutz? Also ein Konzept, was mit dazu beigetragen hat, hat man eben gerade auch noch so gegen Ende des Festivals gesehen. Man kriegt am Eingang, wenn man das Festivalgelände betritt, einen Müllsack und eine Pfandmarke. Und wenn man nachher sozusagen den Müllsack voll wieder abgibt, dann kriegt man 5 € vom Eintritt wieder. Das ist das Müllkonzept. Ansonsten, also es gibt keine Glasflaschen zum Beispiel, sondern man versucht es ein bisschen zu vermeiden. Aber auch da ist Hurricane nicht unbedingt beim Umweltschutz ein Vorreiter. Martin Riesel vom Hurricane Festival in Schesel, das langsam zu Ende geht. Herr Riesel, vielen Dank und Sie dürfen jetzt Ihren Müllsack abgeben gehen. Werde ich tun, danke. Bis dann, tschüss.